Anderson konstatiert, die erste groß angelegte Werbekampagne der westlichen Welt zielte somit darauf ab, für die Gründung Amerikas genug Trottel und Träumer anzulocken. Ende der Fußnote. Zu dieser soziologischen Alchemie gesellte sich eine weitere wichtige Zutat, die ihre Fantasie beflügelte: Gold. Geschichten von unendlichen Goldvorkommen lockten die Pioniere immer weiter gen Westen. Aus dem Märchen der unbegrenzten Möglichkeiten wurde eine wirkmächtige Autosuggestion mit scheinbar direktem Erfolgsfeedback in Form von Edelmetallen und Land. Diese individuellen und kollektiven Glücksversprechen bedingten jedoch die Zerstörung der Selbsterzählungen anderer. Der schwarzen Menschen, die ihrer Freiheit und Herkunft beraubt wurden, sowie der indigenen Völker, deren Gesellschaften zerstört und deren Ressourcen ausgebeutet wurden. Wie in Kapitel 6 beschrieben, wurden die Selbsterzählungen der Einwanderer durch die Erfindung der Menschenrassen ergänzt. Nach dieser narrativen Logik war es selbstverständlich, dass manche Menschen nichts hatten, kein Gold, kein Öl, keine Freiheit, denn sie waren ja keine vollwertigen Menschen. Oder wie Colson Whitehead in seinem Roman Underground Railroad von 2016 einen Rassisten jener Zeit denken lässt: Wenn die frei sein sollten, dann lägen sie nicht in Ketten. Wenn der rote Mann sein Land behalten sollte, dann besäße er es immer noch. Wenn es dem weißen Mann nicht bestimmt wäre, diese neue Welt in Besitz zu nehmen, dann würden sie ihm jetzt nicht gehören. Die USA sind auch deshalb ein Land, das besonders gute Geschichten über sich erzählt, da sie mit der wohl kürzesten Vorgeschichte anfangen konnten. Sie mussten ihre bestehende Selbsterzählung nicht weiterentwickeln oder korrigieren, sondern konnten sich völlig neu erfinden. Das amerikanische 19. Jahrhundert war deshalb besonders empfänglich für Mythen und Legenden. In ihm wurden neue Religionen erfunden, wie beispielsweise das Mormonentum. Und obwohl 1969 erstmals ein Mann zum Mond flog und mit einer Erfolgsgeschichte über amerikanische Technologie und Wissenschaft von dort zurückkehrte, glauben heute viele Amerikanerinnen immer noch nicht an die Mondlandung. So finden sich quer durch die amerikanische Gesellschaft bis heute phantasmagorische Vorstellungen, die zu dem geführt haben, was Anderson als illusorisch-industriellen Komplex bezeichnet. Von den Ausstellungen des Zirkusdirektors P.T. Barnum bis hin zur Traumfabrik Hollywood, von Las Vegas bis zum allgegenwärtigen Fernsehen ist die Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion nicht unbedingt relevant für Erfolg und das eigene Wohlbefinden. Und nirgendwo zeigt sich das Träumerische dieses amerikanischen Traums schillernder und schöner als an dem wahrscheinlich magischsten aller Sehnsuchtsorte in Disneyland.